Bürgerfunk bei Radio Berg. Das Landesmediengesetz sieht Sendezeit für Bürger vor. Radio Berg selbst hat keinen Einfluss auf Musik, Inhalt und Gestaltung der folgenden Sendung. City Radio GL. Die Radioshow. Jeden Sonntagabend im Bürgerfunk auf Radio Berg. Am Mikrofon sind Uli Weber und Martin Adenacke. Schönen guten Abend. Whatever you want. Alles, was Sie wollen, bekommen Sie heute Abend hier von uns, zumindest zum Thema Bergisch. City Radio GL. Aktuell. So ist es. Hallo, Uli. Hallo, lieber Martin. Mensch, schon wieder eine Woche vorbei und es ist Sonntagabend, City Radio GL Zeit. Du hast tolle Themen für uns zusammengetragen. Ja, nachdem ich jetzt die erste Woche durchgewandert bin, habe ich wieder ein paar Lokalnachrichten für euch. Hast du dir Blasen gelaufen, wollte ich wissen? Nee, habe ich nicht. Ich habe gut eingelaufene Schuhe, da kriegt man sowas nicht mehr. Na schön. Aber ich habe mir natürlich gedacht, draußen kann man noch viel mehr machen. Und deswegen habe ich euch thematisch ein bisschen was über die Region, was man hier denn sonst noch so alles angucken kann und erleben kann. Und noch ein paar Prognosen der Stadt habe ich hier vor mir liegen. Wir werden schwer lecker was zu essen bekommen. Oh, das ist gut. Ja, das ist absolut gut. Darüber hinaus wird's viel um bergische Themen gehen. Es gibt ein tolles bergisches Gedicht von August Kirspel. Und Klaus Trotz hat auch ein bergisches Thema. Da geht es um Heimatgeschichte. Also da ist eine Menge bei, was uns heute mit Sicherheit viel Spaß bereiten wird. City Radio GL. Die Radio Show. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!" Oh my God, this is great! Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Lazy Song. City Radio GL am Sonntagabend. City Radio GL. GL. Der City Report. Tja, Olli, dann fangen wir an. Der Mars, dort kann man uns noch nicht empfangen, aber ihr dort draußen hört uns schon. Uns Bürgermeister Lutz Urbach hat Post bekommen, und zwar von der Bezirksregierung Köln. Und das war ein äußerst positives Schreiben, das am 14. März angekommen ist. Denn die Erstnahmeeinrichtungen für Zufluchtsuchende in Sand und Heidkamp mit insgesamt 340 Plätzen können bzw. sollen zum 30. Juni 2016 aufgegeben werden. Das hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW mit der Bezirksregierung Köln abgestimmt. Und ja, die Stadt Bergisch Gladbach hofft natürlich, diese Sporthallen bald wieder in einen sportbereiten Zustand versetzen zu können und diese auch wieder für Schulen und Vereine zur Verfügung zu stellen. Und ja, Alternativen hat man natürlich auch schon in Refrath und in Paffrath auch geschafft. Also ist das zumindest, ne, diese Hallen wieder zur Verfügung stehen. Deswegen drücken wir dort die Daumen, dass nichts mehr groß nachrückt. Und schon mal ein riesen Dankeschön an das Deutsche Rote Kreuz, die diese Ersteinrichtungen betrieben haben. Ich glaube, die haben einen riesen Job da gemacht, und da wird das ein oder andere Tränchen fließen, ein positives Tränchen, nenne ich es mal, wenn dann diese Aufgabe erledigt ist. Wir haben zwei Bürger nachzureichen, die die Ehrennadel der Stadt Bergisch Gladbach bekommen haben. Auf der einen Seite Dieter Müller. Er hat die Ehrennadel in Silber erhalten. Er ist bekannt als der Mann beim Tennis- und Hockeyclub Rot-Weiß-Bergisch-Gladbach e.V. und hat sich dort seit vielen, vielen Jahren intensivst für den Verein eingesetzt. Dazu zählen unter anderem Etablierung von hochklassigem Tennis im THC Rot-Weiß-Bergisch-Gladbach. Er setzt auch auf intensive Förderung der Jugendlichen aus den eigenen Reihen. Auch die Hockeyabteilung behielt er im Blick und kümmerte sich auch um Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Ein sehr aktiver Mann. Herzlichen Glückwunsch, Dieter Müller, für die Ehrennadel in Silber. Weitere Ehrennadel hat erhalten Hildegard Knoch-Will. Ja, sie engagiert sich seit mehr als 15 Jahren für Menschen, die in Bulgarien in bitterer Armut leben. In den letzten Jahren hat sie ihr ehrenamtliches Engagement ausgeweitet und kümmert sich hier um die Initiative Neue Heimat Bergisch Gladbach. Und dabei geht es halt eben um Menschen, die auf der Flucht zu uns kommen. Darüber hinaus, seit dem Jahr 2000 ist die geehrte ehrenamtliche Sammelstellenleiterin der Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Und du musst dir vorstellen, Uli, im Jahre 2015 wurden alleine 433.000 Schuhkartons ausgeliefert. Also auch eine sehr engagierte Frau, Hildegard Knochwill. Wow. Herzlichen Glückwunsch für die Ehrennadel. Einen kleinen habe ich noch, und zwar 10 hochwertige Sitzbänke stehen ab sofort in Kürten und Odenthal den Besuchern und Sitzbedürftigen zur Verfügung, unter anderem an vielbegangenen Wegen an der Dünntalbrücke, am Hexenbrunnen im Ortskern von Odenthal, an den Wanderwegen am Bülsberg und in Erberich, und die anderen Bänke teilen sich die Gemeinde Kürten, Dürscheid, und in Olpe stehen auch 2. Danke an den großzügigen Spender. Immer sonntags. City Radio GL, die Radioshow fürs Bergische. I've been around and I'm just wishing on a star. I've traveled a long way, but I've never been this far. I've seen the world with my eyes, never did I know. But I'm going to find a way, no matter what they say. In Die Flüsse der Freude. Hm. Können dann mit einem Bach dienen. Strunder Bach. Halleluja. Hat noch niemand für den Strunder Bach gesungen, glaube ich. Aber wie das nun mal so ist, in unserer Sendung haben wir ja auch immer wieder sehr viel bergische Geschichten und auch Geschichte, und heute geht's auch um ein ganz knuffiges, interessantes Gedicht, was ich rausgesucht habe. Geschrieben hat es August Kirspel, vorlesen tut es uns Herbert Stahl. City Radio GL. City Radio GL. Geschichte und Geschichten aus dem Bergischen. De leven langen Dach. De Sonn det morgens rufen, de Blömsche albejen. Stott up und do die Schwächen, mit dem Dau ihr Klädchen rehen. Tut üsch dabei jetzt sauen, weil jlicher kommen jes. Die willen schnabulieren bei üsch et allerbess. Da kommen alte Hummele und auch viel Bienche an, die an dat süße Schluchen sich fließig jeven dran. So blieb der Tisch gedeckt, de leven langen Tag, bis dat de Sonn jet schlafen. Und langsam kütte nach. Typisch bergisch. City Radio GL. Frage an Olli. Alles verstanden? Ja, wieder mal nicht. Egal, ich lese mal nach. Ich guck im Internet. Schluchen. Ne? Mhm. Zum Beispiel. Oder ansonsten, es ging einfach nur darum, dass der Frühling und die Tierchen jetzt alle wach werden. Die Welt wieder blüht. Endlich Sommer. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Be someone. You got a fast car. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and lift off. City Radio GL. Radio Show. Jeden Sonntagabend. Du gehst gleich um was ganz Leckeres. Wann hast du deinen letzten Braten gemacht? Oh Martin, das war damals Anno Pief. Kennst mich noch. Uido wird gleich einen leckeren Braten machen. Für die Familienfeiern, die im April so anstehen. Hol sich was zu schreiben. Könnte nicht schaden. Of the power not to give in. Oh. John Farnham und Olivia Newton John. Dare to Dream Live-Aufnahme. Olympia 2000 in Australien. Jetzt geht's ans Essen ran. Lirum Larum Löffelstiel in der Suppe schwimmt nicht viel. Smörrebrötz, Smörrebrötz, Rampempempem. Mahlzeit. Typisch bergisch. City Radio GL. Bergische Gerichte mit Udo Güldenberg. Hallo Udo. Hallo zusammen, grüßt euch. Udo, wir haben gerade Ostern hinter uns gelassen. Jetzt gehen die ganzen Familienfeiern los. Ja. Jetzt geht's Konfirmation, Kommunion und wie auch immer, ob klein oder groß Ostern. Wie hat man das kulinarisch im Bergischen gefeiert oder wie feiert man das heute? Was bringt man auf den Tisch, wenn man die Familie einlädt zur Konfirmation oder zur Kommunion? Überhaupt zu Familienfeiern jetzt im Frühjahr? Du, das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Also, um die Frage zu beantworten, früher war es also schon eher in dem deftigen Bereich. Ne? Also wir haben den Bereich Braten, wir haben den Bereich kräftiges Rahmen, Gemüse, Kartoffeln, eine dunkle Soße. Das ist also früher so klassisch gut gewesen. Auch von der Vorbereitung, von der Zeit her. Die ganze Familie konnte letztendlich dann auch zusammensitzen, ohne dass man lange in der Küche rumkocht. Und das ist halt eben heutzutage auch noch gefragt. Natürlich kann man saisonale Dinge mit einbauen, aber klassisch ist gut. Ein guter Nackenbraten vom Schwein, schöne dunkle Zwiebel-Specksoße dabei, ein leckeres Chavumier-Mös. Wirsinggemüse. Und gut Erpel dabei. Das isst man immer noch gern. Jung und gern, alt. Ne? Ja, also, absolut. Natürlich. Sehr nahrhaft. Ich glaube, Chavumier-Mös hat auch sehr viel Vitamine. Alles so mit dabei. Und klassisch natürlich meine Lieblingszutat. Sahne. Ja, das gehört mit zu. Ja, das ist wirklich was Feines und man kann sich immer auf die Fahne schreiben, gut, ich kann auch lange in der Küche stehen, aber das sind Gerichte, die kann man gut vorbereiten und vor allem gerade Kommunion, Konfirmation und so weiter, wenn man sie zu Hause feiert, geht man in die Vorbereitung und dann ist es, wenn dann die Mutter sagt, ich bin jetzt mal eine Stunde in der Küche, ist auch nicht so schön, ne? Und das kann man letztendlich alles gut vorbereiten. Kannst du gut vorbereiten, alles auf den Tisch stellen? Richtig. Und dann wird einfach jeder genommen, gegessen, hin und her. Gibt's da irgendwie, hat man früher viel mit Vorspeisen und Nachspeisen gemacht oder sowas? Eigentlich weniger, oder? Jeder so, wie er will, ganz klassisch. Im Dessertbereich gibt es immer dieses Vernünftige, ich meine, ganz Pudding. Klassisch, ne, Pudding, aber wenn einer so richtig rangeht, Amaritta ist was ganz Feines. Ja. Haben wir aber auch schon mal gehabt. Haben wir letztes Jahr darüber gesprochen, ja, Amaritta im Dessertbereich und so weiter. Und ein schönes Bütterchen mit Griemschmalz, ne? Boah, lecker. Als Vorspeise. Dann müssen wir auch richtig deftig wirken. Aber ne? Richtig deftig ist das. Dazu servieren wir dann einen bergischen Korn, nehme ich mal an. Damit das Ganze nicht so schwer im Magen liegt, oder? Da haut ja schon wieder am Saufen ran, ja. Ja, naja, Entschuldigung. Ja. Nee, ist ja okay. War ja halt eine gute Idee. Also, wenn die Familie zusammenkommt im Bergischen, dann wird's deftig, dann wird's kräftig. Das, was da ist, kommt auf den Tisch und das muss auch richtig mächtig sein. Mit Schöpfung, ihr Möls. Alle gesund. Ja, bleiben. Das war Leckeres. Ne? Und Udo seine Sahne wieder zum Einsatz bringen. Richtig. Danke dir. Bitte. Nächste Woche sprechen wir übrigens über Bärlauch, habe ich gehört. Ja, richtig. Ah. Lecker. Lecker schön. Okay. City Radio GL. Die Radioshow am Sonntagabend. Und? Kochen ist immer gut. Speziell, wenn der Udo am Kernherd steht. So magisch ist, heißt der Titel. Casey and the Sunshine Band, lange, lange her. That's the way I like it. Yeah. ist immer noch irgendwie was für den ne, Kniemuskel. So irgendwie dann der Takt in dem rechten Bein hier. City Radio GL. Lokalticker. Das groovt, sagt man heute, oder? Das sagt man so, ja. Das war auch früher schon so, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Das fiel mir gerade nicht ein. Wobei ich ja gar kein grooviges Thema im Moment habe. Was hast du denn da? Ich habe eher etwas, was so ein bisschen drisch klingt. Und zwar geht es um die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in Bergisch Gladbach. Ach. Ja, jetzt kommen schon wieder die ersten Gähner hoch. Aber was regelt der Flächennutzungsplan? Nämlich Flächennutzung. Ja, jeder Quadratmeter in Bergisch Gladbach ist einer Nutzung zugeschrieben. Und deswegen gibt es einen Plan. Und der stammt aus dem Jahre 1978. Ich bin noch ein bisschen eher geboren, aber wenn man auf den Kalender guckt, das ist schon über 40 Jahre her. Und in der Zwischenzeit haben wir einen Teil von Odenthal dazu bekommen, nämlich den Stadtteil Schildchen. Der gehört ja zu Bergisch Gladbach und ein Teil von Beensberg. Und wenn man das mal da zusammen sich mal vorstellt, ne, man wurstelt noch zwei halbe Stadtteile dazu, einen etwas größeren, einen etwas kleineren, malt da wild bunt herum. Und mittlerweile sind 180 Änderungen in diesem Flächennutzungsplan. Und ja, so richtig lohnt sich das nicht mehr, damit mit dem Bleistift und Radiergummi ranzugehen. Deswegen soll ein neuer her. Mhm. So, und jetzt ist Ziel des neuen Gremiums in der Stadtentwicklung. Bis 2035 will man Planungssicherheit haben, was die Nutzung der Flächen hier in Bergisch Gladbach angeht. Da geht es um das Thema Wohnen, Gewerbe, Verkehr und für mich ein ganz wichtiges Thema, der Freiraum. Und deswegen überlegt man sich jetzt gerade, bis zum Ende 2018 will man diesen Flächennutzungsplan fertig haben. Wie gehen wir da ran? Man möchte die Bürger mitnehmen mit verschiedenen Veranstaltungen. Man möchte gucken, welche Ideen man dort einbringen muss. Und man muss sich natürlich auch Gedanken machen, welche Vorgaben man hat. Ne? Man denke nur mal an die Zufluchtsuchenden im Moment, also eine Flüchtlingsproblematik. Da sieht man gerade, an welche Grenzen man stößt. Und die Stadt Bergisch Gladbach wird auch nicht kleiner. Das heißt, es werden immer mehr Einwohner und jährlich kommen etwa 155 dazu. Wenn man das mal 40 Jahre wieder hochrechnet, sind das wieder jede Menge. Wir brauchen also mehr Wohnraum. Demzufolge brauchen wir mehr Gewerberaum, mehr Ausbildungsflächen. Und mit dem Straßennetz sieht es ja nun auch nicht so toll aus in Bergisch Gladbach. Auch da muss was gemacht werden. Also dieses ganze Großkonzept wird jetzt gerade entwickelt mit dem neuen Flächennutzungsplan. Ne, da geht es um neue öffentliche Verkehrsmittel, die dort irgendwie angebunden werden müssen an die Gewerbeflächen. Ja, und das wird noch ein Riesenthema für die Stadt Bergisch Gladbach sein, wie man dieses in Zukunft angehen wird. Und die erste große Informationsveranstaltung dazu gibt es schon in diesem Jahr, nämlich im September am 10. Das ist ein Samstag. Und da sollen die Bürger das erste Mal aktiv mit eingebunden werden, denn alle Vorschläge dürfen nicht nur auf der Tonspur gemacht werden, sondern müssen auch schriftlich eingereicht werden bei der Stadt Bergisch Gladbach, damit alle diese Ideen dort mit einfließen können. Also ein sehr drisches, trockenes Thema, gebe ich ganz ehrlich zu, aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiges Thema für die Stadt Bergisch Gladbach, denn dort wird in Zukunft geregelt, wo was passiert. Damit Sie auch montags schon wissen, wie Sie mittwochs zur Arbeit kommen und falls Sie visionär sind, und vielleicht eine schöne Vorstellung davon haben, wie Bergisch Gladbach in Zukunft aussehen soll. Gehen Sie mal dahin. Wann war der Termin noch gleich? Am 10. September ist der, werden wir aber noch rechtzeitig ankündigen. Und auf den Webseiten der Stadt Bergisch Gladbach wird natürlich auch rechtzeitig informiert. Broschüren dazu wird es natürlich auch geben. Also beteiligt euch aktiv, dann könnt ihr am Ende auch nicht sagen, Hanni Schnicks von die Wurst. Hanni Schnicks von die Wurst. City Radio GL. Die Radioshow am Sonntagabend. Musik von Caro Emerald. A night like this. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. And you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting high and you can feel it in your heart. He calls your bluff. He is the ace you never thought he played that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Ach, eine schöne Abend. Wie dieser, ne? Würde man hier im Bergischen sagen. Apropos Bergisch. Was weißt du über die bergische Heimatgeschichte? Oh, da hatten wir letztes Jahr einen Spezialisten ja hier im Studio. Ich gebe ehrlich zu, das ist so gar nicht mein Thema, Martin. Bring mir was bei. Ich mache das gar nicht persönlich. Ich habe mal den Klaus gefragt, ob der uns was dazu sagen kann. Und das ist dabei rausgekommen. City Radio GL. Mehr Wissen. Mehr Wissen. Hallo, liebe Hörer von City Radio GL. Wenn man an Heimatgeschichte denkt, also unsere, die bergische Geschichte, wo fängt man da am besten an? Vielleicht bei den Grafen von Berg, die der Region ihren Namen gaben, die für Toleranz standen und die Bergischen in Glaubensdingen die freie Wahl ließen. Schloss Burg ist solch ein wiedererbautes Zeugnis dieser geschichtlichen Epoche. Abhandlungen sind über diese Zeit reichlich geschrieben worden, über die Geschichte der Grafen und über die Tapferkeit der Bergischen, die zum Beispiel bei der Schlacht von Worringen die Entscheidung herbeiführten. Nachdem sie am Morgen der Schlacht noch bittere Hiebe hatten einstecken müssen, schlugen die Bergischen am Nachmittag mit lautem Geschrei und nur einfacher Bewaffnung wie Dreschflegel und Mistforken die Truppen des Kölner Erzbischofs in die Flucht. So wurde ein 6-jähriger Erbfolgestreit letztlich entschieden. Stur sind sie also, die Bergischen, bis heute. Das mag auch an der Geschichte liegen, die schon weit vor der Zeit der Grafen von Berg die Menschen in der Region zu besonderen Leistungen befähigte. Schon früh fand man hier in der Gegend manganhaltiges Erz, und das war ideal geeignet, um in frühindustriellen Öfen zu robusten Eisenschwertern verarbeitet zu werden. Wieland der Schmied soll hier seine Fähigkeiten erlernt haben. Die Nibelungen querten nach neuen Forschungsergebnissen auch die Region. Denn hier war das Industriegebiet des Mittelalters. Die Menschen wussten gute Werkzeuge und Waffen zu schmieden. Auf diesem Wissen basiert auch die schwungvolle Entwicklung bis ins industrielle Zeitalter hinein. Noch immer ist das Bergische Land die Region, in der Stahlverarbeitung, Klingenindustrie und werkzeugproduzierende Unternehmen daheim sind. Und die Geschichte der Region entwickelte sich weiter. Die Bergischen bleiben ein durchaus eigenständiges Völkchen. Dies erkannte schon der Wuppertaler Johannes Rau, langjähriger Landesvater in Nordrhein-Westfalen und ehemaliger Bundespräsident Deutschlands. Die Bergischen, so hat er gesagt, sind der Bindestrich zwischen Rheinland und Westfalen. Ohne sie würde das Land nicht zusammenhalten. Sie sind auch die Mentalitätsbrücke zwischen den beiden großen Landesteilen. City Radio GL. Informationen und Unterhaltung am Sonntagabend. Das hat er schön gesagt, der Klaus, oder? Der Danke. Kennt sich aus. Der kennt sich aus. Der Bindestrich. Jetzt geht's nicht um was Bergisches, sondern um A Girl from China. David Bowie, The China Girl. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Bergischen. City Radio GL. Lokal informiert. Komm mal mit, Uli. China-technisch hatten wir auch noch nie was im Programm, ne? Was für ein Technisch? China sind wir noch nie gekommen. Xinjiang, China. Letzte Woche sind wir gewandert, aber das bleibt ja auch in der Region, hier in der Wanderregion. Also von hier bis zur chinesischen Mauer ist aber auch eine kleine Ecke. Wie weit? Och, ne? Weiß ich nicht. Dolfentausig irgendwie. Ja, ne? Also ich glaube, da geht man länger als 2 Wochen. Aber ich habe Sachen, die, wenn man mal wenig Zeit hat, dann kann man auch diese Sachen machen. Weil letzte Woche sind wir gewandert und jetzt erlebnisieren wir. Oh. Ich habe was gefunden von den Biologische Station Rheinberg, die Biologische Station Oberberg und der Zweckverband Naturpark Bergisches Land. Die haben einen Ratgeber rausgebracht. Darum geht es inhaltlich um Naturerlebnisse, Angebote für Gruppen und das auch inklusiv. So, und jetzt denkt man sich so, ja, okay, draußen irgendwas machen, Hula-Hoop oder sonst irgendwas. Nee, man kann so Sachen erfahren wie zum Beispiel die Ureinwohner des Dünntals. Da geht es um eine naturkundliche Exkursion entlang der Flussaue an der Dünn bis Maria an der Aue. Und dort kann man zum Beispiel die Landschaft genießen, die Pflanzen und Tiere der natürlichen Flussaue sich anschauen. Und das Ganze geht los in Odental von April bis Oktober. Dann habe ich was über Fledermäuse gefunden, lautlose Jagd. Wer sich schon immer mal für Fledermäuse interessiert hat, der kann das tun. Und zwar an der Eissporthalle in Bergisch Gladbach gibt es einen Treffpunkt oder in Wipperfürth, in Oberwil und sogar in Wipperfürth. Dauert etwa 1,5 Stunden und man lernt was. Wo leben die? Was machen die? Was darf man nicht? Die hängen sich an die Füße auf und schlafen. Kannst du ja auch mal probieren. Da ist aber langweilig und die verhungern. Ja, schön an der Teppichstange einfach mal die Füße dran und dann... Okay, Kräuterwissen. Ja, zum Beispiel, wer schon mal in der Küche mit Kräutern hantiert hat, die gibt es nicht nur immer nur tiefgefroren. Die kann man auch draußen suchen und das hat auch nichts mit Hexen oder sowas zu tun. Das kann sehr unterhaltsam sein, aber das kann auch sehr kulinarisch sein. Und das Ganze kann man lernen im Landschaftshaus an Nümbrecht, das ist ein Treffpunkt. Die Exkursion dauert 2 bis 4 Stunden, abhängig vom Programm. Ja, dann gibt's auch einen Klangpfad. Wer lieber mit den Ohren wie wir arbeitet oder mit der Stimme, der geht nach Nümbrecht und da gibt es einen Klangpfad. Da kann man mit verschiedenen Naturmitteln Klänge erzeugen, Klänge erfahren, Klänge auch spüren. Und in Rösrath gibt es auch, wie sich der Wald anfühlt. Jetzt gibt's hier ein schönes Bild vom Moos, aber verschiedene Untergründe. Wie hören die sich an? Wie fühlen die sich an? Ne, kann man die in die Hand nehmen? Nimmt man vielleicht mal die Schuhe weg und läuft barfuß darüber? Informieren könnt ihr euch dort beim Landschaftsverband Rheinland, natürlich bei dasbergische.de und bei den einzelnen Zweckverbänden bzw. den biologischen Stationen Oberberg und Rheinberg. Danke, Uli. City Radio. Die Radioshow. Was man alles erleben kann hier. Ja. Why can't this moment last forever, tonight eternity's an open door. No, I'll never stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing you. You are, yeah, forever to the. City Radio GL am Sonntagabend und so schnell ist dann auch ein Abend schon wieder, ne? Zumindest unsere Sendung zu Ende. Ja, zumindest sind wir virtuell mal wieder draußen gewesen in der Gegend, ne? Ja, aber beste Gelegenheit jetzt doch mal die Hände in die Hand zu nehmen, die Füße oder die, wie auch immer, alles Mögliche in die Hand zu nehmen, um dann mal rauszugehen, damit wir mal ein bisschen was schönes Frühlingswetter und wie auch immer du und ihr da draußen das gerne hättet. Und bis zur nächsten Woche. Nehmt doch einfach mal alles Mögliche in die Hand und macht einfach mal. Bis zur nächsten Woche lassen wir uns wieder was einfallen. Aber hallo. Und bis dahin verabschieden sich Uli Weber und Martin Harden. Danke. Goodbye. Ciao. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Winke, winke. Macht's gut. Goodbye. City Radio GL. City Radio. Gibt es wieder. Nächsten Sonntag. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Meinst du, mir fällt dieses Sprichwort ein, so ein Hände in die Hand nehmen? Ist so. Wie sagt man das denn nochmal? Ja, die Hände in die Hand, so. Die Hände in die Hand. Aber das ist zu schnell. So schnell wollen wir gar nicht laufen. Nee. Auf der Hände laufen? Nee, auch nicht. Foreigner. Urgent. Ganz dringend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend, eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Nächsten Sonntag, 19 bis 20 Uhr, City Radio GL. Aber das wissen Sie ja sowieso.